gibt Menschen, die möchten am liebsten das Licht ausblasen, weil es einen Schatten wirft. Sie sind nicht fähig, politisch, geschweige historisch zu denken. Sie beurteilen die Weltsituation vom Horizont des Buttereinkäufers. Und dabei geht es ihnen nicht einmal um die Butter, sondern es geht ihnen nur darum, dem nationalsozialistischen Reich Schwierigkeiten zu machen. Die wütendsten Vegetarier werden aus Opposition gegen uns zu radikalen Schweinefleischfressern. Sie kritisieren auch nicht, um zu bessern, sondern sie kritisieren nur um der Kritik willen. Es sind Menschen, die sich nicht einmal selbst leiden mögen, wie können sie uns leiden mögen?